WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Versagt. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben richtig versagt? Man kann versagen in der Liebe, in der Freundschaft, in der Erziehung, im Beruf. Und wer von euch war schon mal Opfer des Versagens? Also zum Beispiel, wenn ein Arzt einen Fehler macht, ist das ein Versagen und der Patient ist der Leidtragende und muss es dann ausbaden und auslöffeln. Wart ihr vielleicht schon mal Opfer von Ärztepfusch? Wer von euch hat schon versagt und wer ist Opfer von Versagen oder von Versagern? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Veronika und die Veronika ist 60. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Veronika, zum Thema versagt. Hast du versagt? Ja, ich habe als Ehefrau versagt. Warum? Wir waren 40 Jahre verheiratet. Ja. Und mein Mann hat sich in unserer Wohnung, also nicht, dass ich ihn direkt gesehen habe, hat er sich das Leben genommen. Ach du je. Wann war das? Das war am 17. Juli letzten Jahres. 2014. Ja, genau. Wie genau? Bist du krank? Du sprichst so... Ja, ich habe was mit der Nase. Das habe ich schon so. Das hört sich immer an, als wenn ich erkältet bin. Ne? Ah ja, okay. Wie genau hat er sich das Leben genommen? Der hat sich erschossen. Der war in so einem Skisportverein und daher hatte er auch diese Waffenbesitzkarte und konnte auch so ein Gewehr oder sowas haben. Warst du im Haus? Ich war im Haus, ja. Beschreib mal, wie das abgelaufen ist. Also es war, wir haben Transportunternehmen und das fing eigentlich so an, dass mein Mann vor 3 Monate davor ist er seinen Führerschein losgeworden mit einer Promillezahl von 2,62. Oh, das ist natürlich für ein Transportunternehmen schlimm. Sehr schlimm. Ja. Naja, und dann Führerschein weg und dann ist er nach Hause hingekommen. Das war am 23. April. Und ja gut, jetzt waren wir, was heißt gut, jetzt war ich auch mehr auf der Suche nach einem neuen Fahrer. Wir kriegten immer über E-Mail, kriegten wir Bewerbungen und genau an dem Morgen, das war der Donnerstag, da war sehr viel und da war auch einer, der Container fährt. Und ich hatte noch so zu ihm gesagt, ich sage, Mensch, den müssen wir mal, dass wir den kontaktieren. Ich sage, der kann Container fahren und dann, dass wir uns mit dem mal treffen. Ja. Und darauf hatte ich schon so keine Antworten mehr gekriegt. Und dann hatte ich gemerkt, wie er noch einmal hinter mir stand im Büro, aber auch nichts sagte. Dann habe ich gesprochen, er hat nichts gesagt. Naja, ich dachte, er wollte sich dann wohl noch einen Kaffee machen oder was. Und dann waren 10 Minuten später, als es denn der Schuss fiel. Also die letzte Begegnung war im Büro. Genau. Wie weit liegt das Büro entfernt von dem Zimmer, in dem er sich erschossen hat? Das geht man eigentlich über den Flur, das sind 4 Meter. Ach so, genau, also nicht nicht weit. Nein, da hast du da hast du diesen Schuss gehört. Ja. Und dann? Das habe ich ja erst nicht vermutet, weil ich dachte, unsere Heizung, vielleicht wir haben Gasheizung, dass da irgendwas geknallt hat und dann ich gleich raus und dann ihn auch gerufen. Ich sag, hast du das gehört, was ist da passiert? Da war er hier aber nicht in der Wohnung, dann dachte ich, der ist auf Toilette und dann habe ich angeklopft, habe versucht, mit ihm zu sprechen und habe gesagt, Jürgen, was war da? Und keine Antwort. Und dann habe ich versucht, die Tür aufzuschieben und da war schon, dass ich ihn da gesehen habe, als ich die Tür denn einigermaßen aufgekriegt habe. Weil das ist so eine kleine Gästetoilette, ist das. Was für ein Bild? Schlimm. Weil ich habe noch nicht mal so viel gesehen. Das sah aus, als wenn er so lag und hatte Nasenbluten. Hast du denn die Tür denn weiter aufgeschoben? Gerade so, dass ich sie, sagen wir mal, so halb. Also das Gesicht oder der Kopf war nicht Ich konnte im Ganzen sehen. Ich konnte auch sehen, da war so ein kleines Spülbecken, wie er seine Pistole da abgelegt hat, wie er seine Brille abgesetzt hat, die hat er da auch hingelegt. Aber die Pistole kann er doch nicht abgelegt haben, wenn er sich erschossen hat mit der Pistole. Nein, da war es in so einer Hülle. Ach so. Die Hülle, die lag da. Die Pistole habe ich, das haben nachher die Polizisten. Hat er sich in den Kopf geschossen? Ja, hat sich in den Kopf geschossen. Und das Gesicht war nicht entstellt? Gar nicht. Er war sofort tot? Ich habe ja noch gesprochen, ich habe keine Antwort, ich habe nichts mehr gekriegt. Ich habe nachher nur, was ich komisch fand, es war 9.34 Uhr und als ich nachher auf diesen Schein guckte vom Arzt, da stand 10.19 Uhr. Also du hast dann die Rettungskräfte angerufen? Ja, ich habe oben noch einen Mieter, der hat mir auch geholfen, der hat das ja auch gleich mitgekriegt. Weißt du denn, ob man den Tod dann in eurem Haus noch festgestellt hat? Oder ja, hat man. Ja. Weil ich wollte mal raus, da ist so eine Glastür, ich saß dann mit den Leuten, saß ich im Esszimmer und zwischen dem Flur war so eine Tür mit so einem Glas drinne. So, aber nicht so durchsichtig, sondern so ein bisschen, wie soll ich das sagen, man konnte nicht die Feinheiten erkennen. Ja, und ich wollte auch immer raus, wollte gucken, aber ich durfte nicht. Du durftest da nicht nochmal rein, du durftest ihn nicht sehen? Ich durfte nicht sehen, die hatten auf dem Flur, habe ich gesehen, nachher auch als weg war der ganze Flur voller Blut. Durftest du ihn denn später beim Bestatter nochmal sehen? Nein, der Bestatter hat gesagt, die können schon viel machen, aber selbst das konnten die nicht. Das heißt, dann muss er ja doch ziemlich entstellt gewesen sein, wenn man dir das nicht zumutet. Aber gerade hast du gesagt, das hätte ausgesehen, als hätte er Nasenbluten. Das habe ich auch so gesehen. Hast du denn sein Gesicht von vorne gesehen? Ja, er sah vorne und dann hat er den Kopf so ein bisschen zur Seite geneigt. Wie erklärst du dir das dann, dass die dich nicht an ihn nochmal haben rangelassen, nicht mal der Bestatter? Ja, ich sag ja, ich wollte. Die haben nur gesagt, sie würden mir da abraten, weil ich sowieso schon vorher auch schon in psychologische Behandlung war. Vielleicht war es doch entstellter, als du es vielleicht in dem ersten Moment so gesehen hast. Da denke ich heute ja auch manchmal, dass... Vielleicht war auch der Hinterkopf... Das muss es ja gewesen sein. Zerstört oder geplatzt oder wie auch immer. Weil die Toilette, nachher kamen auch meine Geschwister, die Toilette, die wurde dann nachher zugemacht. Also da haben wir nachher eine Reinigungsfirma kommen lassen. So. Das muss wohl ganz schlimm. Und auch der Flur, das war nur von dem einen Schuss, der ganze Flur war ja rot. Das habe ich ja nachher gesehen. Also das ist ja ein ungeheurer Schock. Eine ungeheure Erschütterung des Lebens. Du bist 40 Jahre mit dem Mann verheiratet. Richtig. Und dann passiert das. Und wir haben noch letztes Jahr... Als war unsere 40-jährige Hochzeit, da haben wir doch so gesagt, Mensch, wir haben so viel hinter uns, jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr kommen. Es waren bewegte Jahre, aber würdest du sagen, dennoch waren es gute Jahre? Ja, sagen wir mal so, wir haben immer einen Weg gefunden, um wenn auch mal was war. Ich meine, Alkohol war ein ganz großes Thema bei ihm. Ist schon seit vielen Jahren? Ja. Vor 15 Jahren war er zum Entzug weg. Und da habe ich dann auch, ich hatte das alles mitgemacht, bin zur Gruppe gegangen, konnte da ja auch hinfahren. Da habe ich nur gesagt, also passiert es nochmal, bin ich weg. Habt ihr Kinder? Ja, einen Sohn. Passiert es nochmal, dann bin ich weg. Aber es ist dann wieder passiert. Es ist wieder passiert und dann habe ich nur so gedacht, dann habe ich gedacht, er hatte schon schwer genug, was soll ich jetzt noch gehen? Hat er irgendwas hinterlassen? Gar nichts. Gar nichts. Wir haben gesucht, er hat nichts. Ich habe bloß, als die Polizei kam und die sagten, ja, die Besitzkarten müssen aber noch irgendwo sein. Ich sage, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wo ich die suchen soll. Dann habe ich nachher, dass ich mich im Moment im Wohnzimmer hingelegt habe und da lagen die passend auf dem Wohnzimmertisch. Hattet ihr oder hatte er neben dieser Geschichte mit dem entzogenen Führerschein finanzielle Sorgen? Ja. Das auch? Ja. Also kam da wahrscheinlich vieles zusammen, der Führerschein war weg, finanzielle Sorgen, er ist weiter im Alkoholismus, war er gefangen. Aber Veronika, auf deinen ersten Satz zurückzukommen, wieso hast du denn da versagt? Ja, wenn man 40 Jahre zusammen ist, dann gut, man kennt seinen Partner, und auswendig. Ja, aber du bist doch nicht das Kindermädchen deines Partners, Mensch. Nein, wenn der schon so oft immer wieder, und du hast ihn sogar gewarnt, wenn es nochmal passiert, bin ich weg. Dann er ist doch verantwortlich alleine für sein Leben. Aber wenn ich heute die 3 Monate zurückgehe, von dem Unfall bis zu dem, wo er sich das Leben genommen hat, das waren ja ungefähr 3 Monate. Er wurde immer ruhiger, immer zurückgezogener. Ja, aber er hätte ja auch mal den Mund aufmachen können. Er hätte ja auch mal mit dir sprechen können. Stattdessen tut er dir so etwas an. Er hinterlässt dir nichts. Er hinterlässt dir einen verstümmelten Mann, der offensichtlich so verstümmelt war, dass du ihn nicht mal angucken durftest. Und das passiert auch noch in eurem Haus. Ja. Also das ist doch so dramatisch. Er hätte ja auch mal hätte sich auch mal Hilfe holen können. Er hätte zum Psychologen gehen können. Er hätte zu dir sagen können, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwie mal in die Klinik oder irgendwas machen. Nein, aber, er meinte immer, so weit ist er nicht. Das ist ja, deswegen sage ich ja, da hast, also wenn man jetzt von Versagen sprechen kann, hat er vielleicht in seinem Leben versagt, aber nicht du. Aber es ist auch, weil ich jetzt aus diesem Haus, das ist ja unser Haus, weil ich jetzt hier raus muss, weil das sind 180 Quadratmeter und ich bin am Ausräumen. Ich finde in jeder Ecke wirklich über eine Bierdose, ja, eine Jägermeisterflasche. Aber wie schlimm, das bestätigt dich ja eigentlich nochmal mehr, wie sehr er in dem Sumpf des Alkohols versunken war schon. Vielleicht hätte ich auch damals nicht auf ihn hören sollen. Da hat er zu mir gesagt, wo ich dann immer dieses Gefühl hatte, wo ich gesagt habe, Mensch, du trinkst doch wieder. Wo er gesagt hat, wenn du mir nicht vertraust, dann musst du gehen. Ja, vielleicht hättest du eher gehen müssen. Das würde ich dir vielleicht eher als Versagen andeuten. Aber nicht, dass du versagt hast, sein Leben zu gestalten. Dafür kannst du nichts. Das, was er dann ja ausgenutzt hat, das finde ich eben von ihm. Ich kann schon seit 4-5 Jahren nicht riechen und nicht schmecken. Mhm. Und auch wenn er nach Hause kam und er hatte vielleicht ein bisschen was gedrückt, ich hätte es nie gerochen. Ich habe versucht an seine Augen, das sieht man schneller, werden die ja glasig. Wenn er was getrunken hat. Oder seine Stimme. Es hört sich auch für mich so an, als wäre diese Ehe eigentlich schon abgestorben. Man hat sich so arrangiert irgendwie. Ja, das kann vor 15 Jahren, als es das erste Mal war und als er aus der Klinik kam, da habe ich echt viel gebraucht, um ins normale Tagesgeschehen wieder mit ihm zu gehen. Ja, so hört sich das auch an. Was sagt denn euer Sohn dazu? Ja, unser Sohn, der hat ja alles mitgekriegt, der konnte das nie verstehen, dass ich von ihm aus in die Schule gehen könnte. Ah, also ist der Sohn auch auf deiner Seite und sieht das so, dass die Schuld bei dem Vater lag? Ja, ja, er hat das ja mitgekriegt. Ich war ja mal in der Reha-Klinik und dann ist er dann nach Hause hingefahren und da wollte ich ja schon eher zurück. Da hatte er dann hier auch mit Flaschen und da hat er richtig gefeiert, dass ich weg war. Also Veronika, ich kann natürlich verstehen, aufgrund auch des Schocks, dass du dir da so Vorwürfe machst, aber diese Vorwürfe müssen dir wirklich ausgeredet werden, weil sie nicht stimmen und auch nicht im Ansatz stimmen. Aber ich denke immer, das kann ein anderer sich nicht, das ist, jede Sache ist anders und ich habe das jetzt. Gut, ich hatte eine Zeit, da bin ich da besser mit fertig geworden. Aber im Moment habe ich eine Zeit, da könnte ich mich hinsetzen und... So, deswegen mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Du redest jetzt erstmal mit meinem Psychologen. Ja. Und dann wird mein Psychologe dir so ein paar Wegweiser an die Hand geben, was du unternehmen solltest. Ich finde, du musst professionell etwas unternehmen, damit du aus diesen wahnsinnigen Schuldgefühlen rauskommst und dich wieder auf dein Leben und deine Zukunft orientieren kannst. So. Ich würde alles machen, was mir helfen würde. So, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Henning ruft dich gleich zurück, Veronika. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du aus diesem Tief rauskommst. Ja, ich versuche. Und es ist auch gut, dass du aus dem Haus da rauskommst. Das wär nix. Das ist voller Erinnerungen und das ist nicht gut. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich zurück. Ja, danke, Domian. Alles Gute, Veronika. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt versagt und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die glauben, versagt zu haben in ihrem Leben. Veronika hat das geglaubt. Oder Leute, die wirklich versagt haben und die vielleicht mir dann auch ihre Geschichte erzählen wollen. Wer von euch hat richtig versagt in seinem Leben? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Maja. Maja ist 20. Guten Morgen, Maja. Hallo. Hallo, Maja. Du hast versagt? Bitte? Du hast versagt? Ja, ich habe mit meiner Familienplanung ein bisschen versagt. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, mein Mikro ist kaputt. Kannst du nicht richtig telefonieren, normal, mit dem Hörer? Nein, also es geht nur, wenn ich auf Lautsprecher bin. Okay, gut, dann versuchen wir es. Sag's nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden gerade. Inwiefern hast du versagt? Also ich bin 20 und ich habe mit meiner Familienplanung versagt, weil ich habe 3 Kinder. Ach, du hast 3 Kinder schon mit 20? Ja. Wie alt sind die Kinder? 4, 3 und 7 Monate. Also Schlag auf Schlag, kann man fast sagen. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Das letzte nicht. Ja. Sind die Kinder von einem Mann? Von 3. Also jeder hat einen anderen Vater. Jetzt frage ich natürlich, die Frage erscheint mir fast schon zu banal, aber ich frage sie trotzdem. Wieso verhütet? Hast du nicht verhütet? Nee, also ich bin ja erstmal mit 16 schwanger geworden. Mhm. Und dann haben wir einfach nicht verhütet. Und Stopp. Warum nicht? Ja, es war einfach irgendwie auch so ein... Ich wollte die Pille danach nehmen, weil ich dachte, ja, es geht alles gut. Rosa-rote Brille. Und ja, dann ging es halt doch nicht gut. Aber du wusstest was von Verhütung und wie man verhütet. Mit 16. Ja, das wusstest du. Das wusste ich, aber... Okay, jetzt kann das ja vielleicht einmal passieren. Aber wie kam es dann zum zweiten und zum dritten Mal? Einfach auch wieder nicht verhütet und dann... hatte ich meine Tage auch nicht mal nach der ersten Schwangerschaft bekommen und ja, dann ist es halt wieder passiert. Aber Maja, das kann doch nicht sein. Wenn du mit 16 schon einmal, wenn es dir passiert ist, und das muss dich doch wachgerüttelt haben, dann ist doch das oberste Gebot, dass man darauf achtet, dass man wirklich vielleicht doppelt und dreifach sogar verhütet. Ja, aber es ist halt leider anders gekommen. Aber erklär mir das mal, warum das so gekommen ist. Also, ja, wie gesagt, erste Schwangerschaft haben wir halt nicht verhütet. Okay, die erste, legen wir mal zur Seite. Warst du besoffen? Warst du übermäßig geil? Es muss doch irgendeinen Grund haben. Ich war, so nach der ersten Schwangerschaft habe ich meine Tage nicht mehr bekommen. Und dann, hatten wir auch, ich habe die Pille genommen. Und, ja, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich wollte nie so früh Mutter werden, aber es ist halt einfach passiert. So, jetzt, wir kommen nicht weiter, ich merke schon. Das zweite Mal ist es passiert. Nun passiert es aber nochmal ein drittes Mal. Jetzt frage ich dich, warum, und dann sagst du, ja, wir haben wieder nicht verhütet, oder? Mit dem dritten Vater. Wir waren super happy, ich dachte, das ist der Richtige. Und wenn man schon 2 Kinder hat, wünscht man sich auch irgendwo halt eine richtige Familie, dass einfach ein Mann für die Kinder da ist. Und dann dachte ich, das wäre der Richtige. Ich war schwanger, ich war super happy. Moment, du warst schwanger. Warst du wieder ungewollt bei dem dritten auch schwanger? Ich habe mir erst überlegt, es wäre schön, mit dem Mann ein Kind zu haben, um halt dieses Familienleben ein bisschen aufleben zu lassen. Wie lange warst du da mit dem zusammen gewesen, als du das gedacht hast? Wir waren 1 Jahr lang zusammen. Gut. So, da hast du gedacht, das wäre ganz schön, jetzt mit ihm ein Kind zu kriegen. Ja, weil dann hätte ich auch für die anderen beiden halt jemanden da, der ständig zu Hause ist, der sich um die Kinder kümmert. Ja. Und er hatte dann am Anfang der Schwangerschaft wieder was mit seiner Ex und dann war für mich klar. Ah, also das war jetzt schon ganz klar, bei dem dritten Mal, das war bewusst so nach dem Motto, ach, wäre doch schön, also lassen wir es drauf ankommen. Ja, also erst war ich mir unsicher und dann habe ich mir gedacht, ich möchte meinen Kindern irgendwie einen Vater bieten, vor allem der erste, der ist ein Junge. Und zu dem Vater haben wir keinen Kontakt mehr, der zahlt halt nur Unterhalt. Mhm. Und beim zweiten Kind, das Mädchen, der Vater ist halt immer noch ab und zu da, macht was mit ihr, aber es ist nicht so, nicht so die schöne Bindung, wie man sie sieht. Hab ich das richtig verstanden, Gali? Dass du, also du hast den Wunsch gehabt, bei dem dritten Mann ein Kind zu kriegen, wegen der besagten Gründe. Hatte er denn auch den Wunsch? Es hat sich bei uns richtig angefühlt. Und dann kam seine Ex und dann war ich ganz schnell abgeschrieben, weil es ist unkomplizierter mit seiner Ex. Mhm. Die hat keine Kinder. Wie alt ist er? Ja, 21. Mhm. Ja, einer älter als ich. Also, dann war der ganz kurz nach der Schwangerschaft nur noch bei dir. ungefähr anderthalb Monate und dann so, kam seine Ex und dann hat er sich gedacht, ein unkompliziertes Leben ohne Kind, ohne Verpflichtungen ist vielleicht doch schöner, lieber Karriere machen. Okay, und, ich verstehe. Also ich finde das, dein Verhalten ausgesprochen naiv, Maja. Aber ich glaube, du siehst es ja auch so, weil du gerade gesagt hast am Anfang, ich habe versagt in meiner Familienplanung. Also siehst du es auch als Versagen an? Ich sehe es als Versagen an. Also klar, ich liebe meine Kinder. Und ich liebe mein Ein und Alles. Ich bin jeden Tag für die da. Allerdings, ich kann meinen Kindern so nichts bieten. Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung. Ja, ja, genau. Jetzt wünsche ich mir, dass ich meine Kinder bekommen hätte, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ich verstehe. Aber es ist nach wie vor so, dass du dich um die Kinder kümmerst und auch weiter kümmern wirst. Du wirst und willst sie nicht abgeben. Nein, auf gar keinen Fall. Ich lebe bei meiner Mutter. Meine Mutter unterstützt mich. Ich kriege auch Unterhalt von den Vätern. Und ihr stemmt das gemeinsam jetzt? Ja, Kinder abgeben ist gar keine Option. Und der Dritte, der sich jetzt wieder vom Acker gemacht hat, kommt denn der zumindest mal sein Kind besuchen? Ja, der zweite Vater und der dritte Vater sind regelmäßig da und machen was mit den Kindern. Und der Älteste, der Niklas, der macht dann halt auch was. So. Wir machen dann halt zusammen was, weil sonst wird er auf der Strecke bleiben. Also ich bin ja beruhigt, dass deine Mutter an deiner Seite ist. Das heißt, ihr könnt das gemeinsam bewerkstelligen, das schwierige und aufwendige Alltagsleben. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Du lebst bei deiner Mutter, gibt es auch noch einen Vater? Also dein Vater, ist der auch im Haus? Der ist im Haus, also meine Eltern sind geschieden. Mhm. Seit ich ungefähr 10 bin, aber der kommt halt auch ab und zu vorbei, weil der liebt seine Enkelkinder halt auch. Also da ist ein gutes Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern. Ja. So, das ist ja schon mal gut. So, jetzt finde ich, da müssen wir ja gar nicht jetzt weiter rumstochern in der Wunde. Da sind viele Fehler gemacht worden, finde ich. Ja. Aber nun ist es so, wie es ist. Die Kinder sind da, du liebst deine Kinder. Und jetzt muss man sehen, dass man das Beste draus macht. Ja. Und Maja, ich bin ganz sicher, zum Besten gehört, dass du in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr schwanger wirst. Das ist auch mein Plan, weil ich möchte erstmal eine Ausbildung machen und dann, ich kann ja nicht ewig bei meiner Mutter leben. Und Also, oberstes Gebot für die nächste, für den nächsten Kerl, mit dem du irgendwas machst, Verhütung, Verhütung, Verhütung. Ja. Damit du dich wirklich ganz auf deine Kinder konzentrieren kannst und wenn dieser Mann dich liebt, dann wird er auch die 3 Kinder akzeptieren, die an deiner Seite sind. Okay, ja. Mann, oh Mann, so eine junge Mutter, dann sind die aber irgendwann mal, dann kannst du mit denen zusammen ausgehen demnächst, wenn die ein bisschen größer sind. Ja. Dann fällt das gar nicht groß auf. Das dauert noch, aber wenn, dann. Ja. Was hat denn eigentlich deine Mutter oder deine Eltern zu der ganzen Geschichte gesagt, als du nur zum dritten Mal, zum zweiten Mal oder zum dritten Mal schwanger wurdest? Also beim ersten Mal war es so, da war ich 16. Ja. Und da hat meine Mutter, die ist in Dreieck gesprungen, also das ging gar nicht. Mhm. Sie ist komplett ausgerastet. Ja. Hat mich eine Woche rausgeschmissen und hat dann erstmal gesagt, ich soll drüber nachdenken, sie wollte, dass ich abtreibe. Aber ich kann sowas nicht, sowas gar nicht. Und dann haben wir nochmal das Gespräch gesucht, haben miteinander geredet. Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, im Nachhinein ist sie froh. Okay, aber dann wurdest du nochmal schwanger. Was hat sie dann gesagt? Dann bin ich erstmal zu meinem Vater in der Lagezeit gegangen, weil mein Vater hat ja so erstmal nichts damit zu tun, weil er wohnt ja nicht bei uns, aber er ist halt ab und zu nur da und er wäre zwar ein bisschen lockerer, aber meine Mutter, das ging gar nicht. Das ging absolut gar nicht. und dann haben wir nochmal uns alle zusammengesetzt, also mein Vater war da quasi so. Dann hast du gebeichtet. Und dann, hat dann mit meiner Mutter nochmal gesprochen und hat dann gesagt, dass wir das mit dem ersten Kind schaffen, dann schaffen wir es auch mit dem zweiten Kind. Okay, so gut. Aber ich stelle mir gerade deine Mama vor, als du dann zum dritten Mal gesagt hast, ich bin wieder schwanger. Das war ja dann nicht mehr so schlimm, weil von meiner Familienplanung quasi wusste. Ach so, das hattest du vorher mit ihr besprochen? Ja, und dann... Moment mal, ja. Das hast du mit ihr besprochen. Hat sie denn dann nicht gesagt, Mensch, Mädchen, jetzt bremst mal, lass mal das dritte Kind sein? Hat sie das nicht gesagt? Sie hat das immer wieder gesagt, klar, aber ich war halt einfach unglücklich, weil, ja, die Kinder leben mit ihrer Mutter und ihrer Oma in einer Wohnung, sehen den Vater zwar regelmäßig, beziehungsweise der Große gar nicht und... Verstehe, du hattest einfach die Illusion einer rosaroten, schönen Familie und das ist nun richtig kaputt gegangen. Ja, du bist im Haus von Kindern, von einem Hund, den hat man ja irgendwie immer im Kopf. Aber man sollte sich hüten vor solchen kitschigen Träumen. Da sollte man ein bisschen mal genauer sich die Menschen angucken, mit denen man das vielleicht realisieren will. Aber jetzt egal, wie gesagt, man muss jetzt in die Zukunft schauen, Maja. Also die Pläne sind ja schon mal gut, keine Schwangerschaft mehr und ihr macht das Beste daraus, jetzt die Kinder aufzuziehen. Ja, also ich wollte mit meinem Anruf auch einfach nur nochmal allen Leuten in meinem Alter sagen oder die ein bisschen jünger sind, dass es im Leben auch irgendwie besser laufen kann. Also klar, Kinder sind die schönste Sache der Welt, aber ja, einfach Leute, passt auf, weil es ist ein hartes Leben. Das glaube ich. Ja, das ist sehr gut, dass du es so sagst und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Maja, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Silvia 56, guten Morgen. Ja, guten Morgen. 55. 55? Ja. Mensch, jetzt mache ich so eine alte Frau aus dir. Ja. Da bist du erst 55. Das ist ja nicht mehr lange hin mit 56, aber davon hast du gesehen. Silvia, ja. du hast versagt? Ja, ich habe oft das Gefühl, dass ich versagt habe und dass ich nicht meinen Kindern das mitgeben konnte, dass sie ein schönes Leben führen können und selbstbewusst durchs Leben gehen können. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder. Wie alt sind die heute? 28 und 32. Mhm. Und beide sind psychisch erkrankt in den letzten Jahren. Also du hast zwei oder drei Kinder? Zwei. Zwei? Ja. 18 und? Nein, 29. Also nicht 28, 29. Ach, Markus ist 29, unser Sohn. Und die Tochter ist 32. Okay, ich hatte am Anfang 18 28 und 32 verstanden. Okay. Ja. Beide sind psychisch erkrankt. Ja. Was für eine Erkrankung haben Sie? Ja, die Diagnose wurde genannt. Also unsere Tochter hatte nach dem Studium ein Burnout und hat sich davon auch nicht wieder erholt. Und dann kam es hier zu Hause dann, nachdem sie dann auch nicht mehr in eine Klinik wollte und Tabletten auch abgelehnt hat, zu einer Dramatik, dass wir auch nicht mehr weiter wussten, dass sie immer nur gesagt hat, sie will nicht hier sein und sie wollte ja lieber eigenständig sein, das ging aber alles nicht. Sie hat auch keine Kraft gehabt zu irgendwas und ja, dass wir schon so weit waren, dass wir einen Psychologen bestellt hatten und der sie angeschaut hat und der als erstes zu uns sagte, nimmt ihre Tochter Drogen und ich sage, unsere Tochter nimmt überhaupt nichts, sie nimmt keine Tabletten, sie nimmt gar nichts. Aber sie hatte sich einen inneren Stresspegel aufgebaut, der war schon sehr gefährlich geworden. Ist sie dann in eine Klinik gekommen? Das ist sie nicht. Sie hat sich nicht einweisen lassen, sie wollte das nicht. Sie ist danach einmal in eine Klinik, weil sie Panik bekommen hatte. Wir haben nicht mehr weiter gewusst, hatten dann einen Betreuungsantrag gestellt und das ohne ihr Wissen. Mhm. Und das hat sie rausgefunden und dann hat sie Panik bekommen und hat sich selbst eingewiesen. Und dieser Klinikbesuch hat nochmal ein Trauma bei ihr verursacht. Wo ist sie im Moment? Im Moment lebt sie alleine in einer Wohnung, in einer anderen Stadt. Kommt sie zurecht alleine? Ja. Hat sie ihr Studium abgeschlossen? Das Studium hatte sie schon abgeschlossen. Was hat sie studiert? Sie hat studiert Buchwissenschaft in Kombination mit Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft. Mhm. Und hat auch mit 1,3 abgeschlossen. Mhm. Sie kommt zurecht, aber hat keine Arbeit? Mhm. Keine Arbeit im Moment? Nein, sie hat keine Arbeit. Mhm. So, was ist mit dem Sohn? Unser Sohn hat eine Lehre gemacht und auch noch weiter, durch eine Berufskrankheit wurde ihm auch noch ermöglicht, eine weitere Entwicklung und durfte sich weiterqualifizieren, hat das auch gemacht, hat auch Fachabitur gemacht, war zwar nie so begeistert von der Schule, hat das aber alles durchgezogen und hat irgendwie nicht gewusst, was er will. Trotzdem nicht. An welcher Krankheit ist er erkrankt? Tja, man sagt ihm Schizophrenie jetzt, aber er hat sich also in meinen Augen in eine tiefe Depression gestürzt. Lebt er auch alleine? Er hat alleine gelebt, das ging aber nicht mehr. Er ist dann uns besuchen gekommen und hat es auch nicht mehr zurückgeschafft dann. Also er wohnt bei euch? Im Moment ist er in der Klinik. Ja. Hat er denn eine Berufsausbildung abgeschlossen? Ja, alles abgeschlossen. Als was? Als Koch. Als Koch. Ja. Dann auch noch ein Fachabitur gemacht und eine Art Meister gemacht in einer anderen Richtung, weil er eine starke Fischallergie bekommen hat, eine starke Lebensmittelallergie. Was glaubst du denn? Du hast gerade gesagt, du hast in der Erziehung oder in der Betreuung der Kinder versagt. Na, in der Betreuung vielleicht weniger. Wir sind beide immer voll berufstätig und haben das auch, damit wir auch den Kindern Ausbildung und alles, dass wir das alles mit ermöglichen können. Und okay, was ist dein Gedankengang? Mein Gedankengang ist, dass ich vielleicht zu streng gewesen bin manchmal, Ach, du wolltest die Kinder in den Erfolg hineinzüchten? Nein, das nicht. Sondern inwiefern zu steigen? Ja, dass man ihnen das abverlangt hat, dass sie eine bestimmte Selbstständigkeit erreichen. Dass meine Tochter wirft mir zum Beispiel vor, dass sie emotional vernachlässigt ist. Ist oder wurde von dir? Wurde. Was meinst du damit? Dass das Herz auf der Strecke geblieben ist. Aber das Herz ist nicht auf der Strecke geblieben, bei mir jedenfalls nicht. Und man macht ja viele Dinge und man muss ja auch viele Dinge tun, die vielleicht nicht gerade so toll sind. Also emotional vernachlässigt heißt für mich, wenn sie das sagt, du hast dich, wie du es auch gerade ausgedrückt hast, ja, herzensmäßig nicht genug um mich gekümmert. Du hast dich nur darum gekümmert, dass alles gut funktioniert. Ja, vielleicht ist es das auch, was ich mir selber vorwerfe. Aber ich habe es vielleicht nicht besser gekonnt. Weil wirft das der Sohn dir auch vor? Nein. Was sagt er? Er hat selbst für sich Schuldgefühle und es hat sich aber völlig aufgegeben. Also lässt sich treiben. Und das ist auch eine Situation, die uns wirklich an den Nieren geht, weil das haben wir nie gemacht. Wir haben uns auch nie treiben lassen. Und wenn mal Probleme auftauchten, dann haben wir sie gelöst. Und dann haben wir sie alle, wenn es auch unangenehm war, man muss sie klären, die Lösung. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht für eine Weile, wenn man sich treiben lässt. Vielleicht seid ihr wirklich zu streng in eurer Lebensführung, du und dein Mann. Ja, vielleicht. Und vielleicht haben da die Kinder sehr drunter gelitten und Aber wir haben den Kindern auch immer viel Freiheiten gegeben. Ich sage, und als die Kinder klein waren, haben wir viel mit denen unternommen am Wochenende. Wir haben natürlich immer gesagt, habt ihr die Schule gemacht. Aber innerhalb dieses Erfolgsplans, den ihr vor Augen hattet? Nein, so nicht. Also das nicht. Aber unser Sohn hat schon immer nicht viel für Schule übrig gehabt und hat natürlich auch wollen wir so sagen, immer nur das Notwendigste gemacht. Und wie ist denn dein Kontakt heute? Oder wir sprechen immer so von dir. Was sagt und denkt eigentlich dein Mann? Mein Mann sagt, so wie wir es gemacht haben, ist es in Ordnung gewesen. Wirft deine Tochter das eigentlich explizit dir vor oder euch beiden, was du gerade gesagt hast mit dem Herz? Uns beiden. Wann denn uns beiden? Wie sieht denn euer Kontakt zur Zeit zur Tochter aus? Ja, wir telefonieren miteinander und wir kommen immer wieder auf das gleiche Thema. Sie fühlt sich nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Sie möchte, sie versucht jetzt sogar, dass sie eine Klinik findet. Aber bei ihr ist es immer davon abhängig, ob der Eindruck mit dem Gegenüber auch möglich ist. Also wenn sie einen Menschen vor sich hat, den sie gar nicht ausstehen kann, dann ist das für sie auch schon gleich nichts. Wie weit entfernt wohnt die Tochter? Weit weg, 400 Kilometer. Warum ist sie eigentlich so weit weggezogen? Also unsere Tochter hat, seitdem sie 11 war, immer gesagt, ich hau von euch ab, ich will von euch weg. Immer. Und sie hat es aber auch immer wieder geschafft, uns um den Finger zu wickeln und dass wir auch immer versucht haben, ihr wieder zu helfen oder das. Warum? Sie wollte, ihr Wunsch war es immer, dorthin zu ziehen, wo sie jetzt ist. Und das ist verdammt weit weg von euch. Das ist unser ehemaliges Zuhause. Und da hat sie sich immer hingesehnt, weil sie da einige Kindheitsjahre verbracht hat. Aber sie hat gesagt, ich will weg von euch, mit 11. Auch das, ja. Hat sie mit 11 gesagt, ich will weg, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist? Oder hat sie gesagt, ich will weg, um von euch wegzukommen? Ja, eher das. Eher das Letzte. Ja, eher das Letzte. Das ist ja, finde ich, für Eltern ein ganz schrilles Warnsignal, wenn ein so junger Mensch, ein Kind, das quasi sagt, da hätte euch das schon sofort irgendwas aufgehen müssen, wir machen was falsch. Kinder wollen doch gerne bei den Eltern bleiben, vor allen Dingen in dem Alter. Und die wollen nicht weit weg. Ja, unser Sohn ja ist das Gegenteil wieder. Der wollte nie weg. Und durch die Arbeit musste er weit weg. Und durch diese Zeit hat er sich seine Psychose angehandelt. Ist er immer mehr in sich gekehrt, hat nicht mehr mit uns gesprochen, weil er fühlte sich weggestoßen. Das ganze Gegenteil wieder. Und sie sind auch charakterlich unterschiedlich. Wie oft besucht ihr euch, also zum Beispiel jetzt deine Tochter und... Also meine Tochter kommt jetzt, nachdem so diese ganzen Geschichten im letzten Jahr abgelaufen sind, hierher nicht erstmal. Oh. Und wenn, dann besuchen wir sie. Silvia. Ja? Das macht mich alles sehr stutzig. Ja. Weißt du, was ich finde? Versagen ist vielleicht sogar zutreffend in dem Fall. Ich rate dir, dass du oder vielleicht sogar dein Mann, dass ihr zusammen euch mal professionell beraten lasst. Das kann man ja nicht in einem 10-Minuten-Gespräch abklären. Das ist ja ein ganz, du berichtest mir ein ganzes Leben. Das ist ja hochkomplex alles. Ja. Ich glaube, das ist für dich wichtig oder für euch wichtig zur Selbsterkenntnis, vielleicht auch zur Eigenerkenntnis, was ihr da vielleicht in einer bestimmten Richtung nicht so ganz richtig gemacht habt. Und es könnte eine Chance bieten, dass ihr mit euren Kindern doch wieder in eine einvernehmliche Situation kommt. Ich rate es dir. Ich habe das Gefühl, das Problem liegt weniger bei den Kindern als bei euch. Ja, und das ist wahrscheinlich auch so. Momentan, ich habe so den Eindruck, dass wir uns, also mein Mann und ich, wir haben uns mit diesem Problem auch sehr weit entfernt. So, jetzt untereinander. Ach so, untereinander. Jetzt verstehe ich, wie du es meinst. Ja. Noch ein Grund mehr, etwas zu unternehmen. Ja. So, mein Diplompsychologe hier im Hintergrund, der hier arbeitet, ruft dich gleich nochmal an und berät dich, was ihr tun könntet. Okay? Ja. Ja. So machen wir es, Silvia. Ja. Dann wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder gut fügt in eurer Familie. Vor allen Dingen wünsche ich Gesundheit für die Kinder. Danke. Du legst auf und wir melden uns gleich. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, 1.39 Uhr. Ich muss das ja immer zwischendurch sagen, weil immer, seit solange es die Sendung gibt, fragen mich immer Leute, ist das wirklich immer live in der Nacht? Oder zeichnet ihr Schmocks das irgendwann nachmittags auf und sendet das fleißig nachts ab? Nein, es ist zu 99% live. Es gab ja mal ein paar Ausnahmen, wenn ich krank bin oder so. Da gibt es dann Wiederholungen. Das ist dann aber auch eingeblendet, dass es eine Wiederholung ist. Es ist live und es ist jetzt 1.39 Uhr und 33 Sekunden. Hier ist Günther. Günther ist 72. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Günther. Zum Thema versagt. Ja, vor 50 Jahren und das bewegt mich heute noch, immer noch und es fällt mir immer wieder ein. obwohl es anscheinend eine Kleinigkeit war. Was war da? Ich war in der Deutschen Oper in Ost-Berlin, irgendeine Wagner-Oper, und vor mir, so rechts vor mir in der Reihe, saß für meinen damaligen Begriff älteres Ehepaar, so um die 50, und die Frau hat pausenlos geredet, pausenlos ihr... Ja, also ans Ohr von ihrem Mann geredet. Ich habe das eine Stunde ausgehalten. Das sollte man in der Oper nicht machen. Eben, dachte ich auch. Und nach ungefähr einer Stunde habe ich mich nach vorne gebogen und gesagt, jetzt hören Sie doch, halten Sie doch endlich Ihren Mund. Ich bin hierher, um Wagner zu hören und nicht Ihr dummes Geschwätz. Ja. Und es ging mir dann richtig gut dabei, als ich das gesagt hatte. Ein paar Minuten später, der erste Akt zu Ende, das Licht geht an, die beiden stehen auf, ich will sie böse angucken auch noch, und dann sehe ich, der Mann hat eine Armbinde und blind. Jetzt verstehe ich. Und, jetzt verstehe ich, die Frau hat dem Mann erklärt, was da vorne los ist. Sie hat ihm erklärt, was auf der Bühne passiert ist. Ja, verstehe. Ich habe mich total geschämt, hab's nicht fertig, sofort was zu sagen. Ach, du hättest und, sofort... Und hatte mir fest vorgenommen, wenn die Pause zu Ende ist, du gehst auf sie zu und du sagst ihnen, reden sie unverdrossen weiter, es stört mich nicht, ne? Und sie kamen nicht wieder. Da waren doch noch andere Leute außer dir, die rundherum gesessen haben. Hat da niemand sich auch beschwert? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Du erinnerst dich eben, dass dich das besonders geärgert hat und du hast es gesagt. Ja. Da ich gesagt habe, ärgert mich nicht. Ich wusste es ja nicht. Ich habe in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, dass ich mich nicht sofort entschuldigt habe. Ja. Das war das Versagen. Das war ein Versagen, das stimmt. Und Versagen kann man nicht wieder gut machen. Genau das ist es, weshalb ich eben, es treibt mich, du merkst an meiner Stimme, es treibt mich heute noch um und es fällt mir immer wieder ein. Sagen wir mal so, Günther, es ehrt dich, dass du nach 50 Jahren diese Geschichte immer noch so im Herzen trägst. Das ist unschön, es ist auch traurig, dass du das gesagt hast. Mhm. Aber ich sag mal, es ist auch kein Weltuntergangsdrama. Die Frau oder die Leute konnten ja auch theoretisch davon ausgehen, oder vielleicht konnten sie es überlegen, dass du das nicht gesehen hast, was da los ist zwischen den beiden. Insofern finde ich, es ist ein Versagen, dass du dich nicht entschuldigt hast, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da 50 Jahre mit einem schlechten Gewissen herumlaufen muss, ehrlich gesagt. Also es haut mich nicht mehr um, aber es kommt immer wieder. Ja, es tut einem so sehr leid. Das ist klar, das ist völlig klar. Aber andererseits fragt man sich auch, warum haben die sich nicht vielleicht irgendwie an den Rand gesetzt oder in eine Loge oder irgendwas, wo das nicht so stört. Weil das ist natürlich auch ein bisschen störend für die anderen Zuschauer. Aber ich kann es verstehen, dass einem das nachgeht und diese Leute werden längst verstorben sein. Wahrscheinlich. Ja, natürlich, ja. Und ich glaube, sowas hast du dann nie wieder in deinem Leben gemacht. Ich mache öfter mal flotte Sprüche, aber das habe ich dann im Griff. Ja, gut. Günther, danke für deine Geschichte. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Hier sind Jessica und Sonja. Guten Morgen. Hallo, Domir. Mit wem spreche ich zuerst? Mit Jessica. Und Jessica ist 25? Genau. Und Sonja ist die Mama? Meine Ziehmutter. Die Ziehmutter. Und die Ziehmutter ist wie alt? Hier steht 55, stimmt 55, das? 55, ja. Mhm. Können wir gleichzeitig zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Soll ich Lautsprecher anmachen? Ja, wir versuchen mal, ob es technisch funktioniert. Dann wäre es vielleicht einfacher. Okay, mach Moment. Mal an. Ist er an? So, jetzt. Ja. Hörst du mich? Hallo Sonja. Hallo? Ja, ich höre. Ja, gut, wir versuchen das mal. Wenn es zu komisch wird mit der Leitung, dann ihr müsst aber den Ton vom Fernsehen oder vom Radio ausschalten, sonst geht ja, das gar nicht. Ja, das habe ich gerade ausgemacht. Sehr gut. Jessica, fangen wir mit dir an. Weswegen ruft ihr an zu dem Thema Versagt? Ich habe total versagt. Ich bin mit einem Mann von meiner Ziehmutter ins Bett gegangen. Mhm. Meine Ziehmutter ist mir alles wert. Ich liebe sie über alles. Wann hast du das getan? Vor eineinhalb Jahre. Nein, ein Jahr. Vor einem Jahr. Gut, vor einem Jahr. Ist es einmal passiert? Nee, mehrmals. Warum hast du es getan? Ich weiß es nicht. Ich war damals solo. Er hat mich auch angemacht und ich weiß es nicht. Es war irgendwie die Anziehung da. Wie alt ist der Mann? Wie alt ist er? 48. Und er hat sie nicht allein angemacht, sondern sie ist hingegangen und war vorher schon in ihn verschossen. So war's. Und ich war in der Klinik und sie ist hingegangen und ist mit ihm ins Bett gegangen, in Abwesenheit, wo ich in der Klinik lag. Ja, wir machen das doch mal so, dann haben wir eine bessere Tonqualität. Ja. Du schaltest mal die Freisprechanlage aus, Sonja, und du reichst dann das Telefon zu Sonja rüber, wenn ich mit ihr spreche, okay? Was? Dann haben wir nicht so einen Hall, okay? Ja. Habe ich jetzt die Sonja? Ja. Okay. Sag's bitte nochmal, weil ich das gerade nicht richtig verstanden habe. Du warst. Es war so, ich habe sie aufgenommen, da war sie 16. War immer für sie da. Mhm. Und ich war vor einem Jahr, ein gutes Jahr in der Klinik gewesen. Mhm. Sie war aber vorher schon in ihn verschossen. Hast du das gemerkt? Nein, habe ich nicht gemerkt. Ich habe es erst später erfahren durch Aussage von ihrer. Und ich war in der Klinik und in der Zeit ist sie hingegangen und ist in meine Wohnung reingegangen, mhm, und hat mit ihm geschlafen. Und es war nicht einmal, sondern dann hat sie plötzlich gesagt, sie hat Gefühle für ihn, hat mich in der Klinik angerufen. War wegen Depressionen in der Klinik und so ist das Ganze in Gang getreten. Und mittlerweile, wir haben jetzt erst das zweite Treffen mittlerweile, und ich habe kein Vertrauen mehr zu ihr. Sie sagt, ich muss ihr vertrauen, aber ich kann ihr nicht vertrauen, das geht nicht. Ihr habt jetzt erst das zweite Treffen nach der ganzen, ja, Geschichte. Ja, wie lange, genau. Sonja, wie lange lief das denn zwischen der Ziehtochter und... Ja, ich war ein Vierteljahr in der Klinik, es hat jeder gewusst, nur ich habe es nicht gewusst, ich habe es erst erfahren, wie sie mir lapidar eine SMS, einen Anruf in der Klinik getätigt hat und hat gesagt, dass sie mit ihm im Bett war und dass sie mit ihm, dass sie Gefühle hat und so weiter. Und ich habe vorher aber noch zu ihr gesagt, wenn ich in der Klinik bin, hat keiner in meiner Wohnung was zu suchen. Das heißt, hat sie ganz genau gewusst. Das heißt, wir haben Sex in deiner Wohnung gehabt, in deinem ja, Bett. Ja, genau. Mhm. So ist es. Also immerhin hat sie es dir gesagt. Ja, was natürlich schlimm ist, wenn du wegen Depressionen in der Klinik bist, wenn man dann auch noch so eine Nachricht bekommt, ist das natürlich ganz schlimm und der Genesung nun wirklich nicht förderlich, das Ganze. Genau, so ist es. Und das macht man auch nicht. Es ist einfache Sache, die geht nicht. Und sie hat auch Probleme damit, dass ich ihr nicht mehr vertrauen kann. Mhm. Ich kann ja nicht mehr vertrauen. Sonja. Wir haben jetzt auch wieder gesprochen, deine Sendung lief. Ich kann ihr nicht vertrauen, auf keinen Meter. Ich habe da total, ich denke einfach, wenn die Möglichkeit ist, oder ich, dass es eventuell wieder passiert. Ne? Mhm. Wo haltet ihr euch denn gerade auf? In deiner Wohnung oder in ihrer Wohnung? In meiner Wohnung. Und im Moment sind wir in meiner Wohnung. Und die Jessica ist heute zu mir gekommen. Die hat dich besucht. Ja. Jetzt hast du zu Recht einen Zorn auf deine, auf die Jessica. Aber was ist denn mit dem Mann eigentlich? Der ist ja genauso schuld. Ja, natürlich. Ich habe nie gesagt, dass er keine Schuld hat. Das habe ich noch nie gesagt. Für mich gehören zu einer Sache immer zwei. Hast du ihn vor die Tür gesetzt? Ich kenne die Jessie auch. Ich weiß, wie sie ist. Sie ist manchmal sehr salopp, wie sie umgeht mit Männern. Und sie ist auch salopp, dass sie nicht weiß, wenn das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Mhm. Sie hat selber ein Borderline. Borderline-Erkrankung. Okay, bleiben wir mal bei dem Mann. Was ist aus der Beziehung zwischen dir und dem Mann geworden? Ja, wir versuchen uns jetzt annähern. Ich bin mit ihm 17 Jahre zusammen. Wie kannst du denn zu ihm wieder Vertrauen finden? Hab ich nicht. also wenn sie da ist, ich habe Angst, wenn ich auf die Toilette gehe, was da nebendran passiert. Das ist einfach so, das habe ich auch gerade vorhin noch gesagt. Langsam. Ich will noch zu dem Mann was fragen. Wie hat er dir das denn erklärt, dass er das gemacht hat? Ja, eigentlich habe ich keine Erklärung von ihm gekriegt. Hat er sich entschuldigt? Ja, das hat er gemacht, aber er hat auch gesagt gehabt, sie sagt, es ging von ihm aus, er sagt, es ging von ihr aus, beide, jeder sagt was anderes. Ich verstehe. Ne? Sonja, jetzt gibst du mir nochmal die Jessica und wir beide reden gleich weiter, okay? Jo. Okay. Hallo? Boah, Jessica, ich höre ja die geballte Wut und den geballten Zorn. Ja, aber das ist so jetzt erkläre mir bitte, versuch es mir zu erklären. Ja. Warum du es gemacht hast. Ich frage es nochmal. Ich kann es dir nicht erklären. Wie sie gerade gesagt hat, er behauptet, es ging von mir aus. Ich sag definitiv, es ging von ihm aus, weil wo ich die Tür reinkam, kam schon der Spruch, kannst du mich massieren. Stopp, Jessica. Stopp. Nee, sie darf jetzt nicht dazwischenreden, sonst können wir nicht reden. Ja. Das ist ja völlig egal, von wem es ausging. Du bist eine erwachsene Frau. Ja. Nehmen wir mal an, es ging wirklich von ihm aus, hättest du Stopp sagen können, nein. Dann wäre die Sache erledigt gewesen. Geworden, ja. Wie sind deine Gefühle zu diesem Mann gewesen? Gewesen? Ich habe gedacht, ich wäre in ihn verliebt, ja. Also das bist du heute nicht mehr? Definitiv nicht, ich habe geheiratet. Ah, du bist in einer anderen Beziehung. Ja. Fest. Hast du mit dem Freund von Sonja mal später darüber geredet, wie es dazu kommen konnte? Ja, er hat immer wieder Annäherungsversuche gestartet, ja. Danach nochmal? Ja, immer wieder, ja. Das glaubt Sonja dir nicht? Nee. Mhm. Wie willst du denn jetzt das Vertrauen von Sonja wieder finden? Ich weiß es nicht, ich liebe sie über alles. Das ist meine zweite Mutter. Ich, sobald ich mit ihr 3 Wochen keinen Kontakt habe, drehe ich schon daheim durch und... Aber ihr hattet ja jetzt lange keinen Kontakt. Ja, aber sehr lange. Geht mir schlecht dabei, ja. Mhm. Ja. Gibst du mir die Sonja nochmal? Ja. Sonja, glaubst du ihr das, dass sie dich so liebt wie eine Mutter? Doch, das glaube ich schon, aber ich denke auch, Jessie ist ein Egoist. Wenn sie irgendwas im Kopf drin hat, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wo das sagt, dann geht die den Weg. Und ich muss jetzt noch was sagen dazu. Ich habe ihr wirklich gesagt gehabt, ich bin in der Klinik und sie soll nicht in meine Wohnung gehen. Ich möchte nicht, dass sie da auftaucht. Dann hat sie versucht, ein Buch zu schreiben und hat in dem Buch geschrieben, sie ist mit ihrem Hund gelaufen und dann war sie vor meiner Tür gestanden und hat fiel ihr ein, dass ich in der Klinik bin. Das war gelogen, weil sie wusste ganz genau, dass ich in der Klinik bin. Du bist, verstehst? Ja, ich verstehe. Das ist für mich unehrlich. Tut mir leid. Du bist richtig wütend noch, ne? Ja, natürlich bin ich wütend. Das höre ich. Was mich ärgert, ist, dass das Thema immer wieder jetzt in meiner Beziehung, wo ich versuche, wieder nach so vielen Jahren, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also du möchtest, ich muss immer ein bisschen unterbrechen, sonst kommen wir nicht mit dem Gespräch so zurecht. Du möchtest auf jeden Fall mit einer Beziehung, das heißt mit diesem Mann, möchtest du wieder in Einklang kommen, also eine gute, was Gutes genau. Herrschen. Und du hast du hast das Gefühl, sie funkt da immer rein. Ja, genau. Aber sie ist doch verheiratet. Lass mich mal kurz reden. Sie hat das Buch geschrieben und da geht sie hin und schreibt die ganze, wie das gelaufen ist und legt mir das Buch vor. Weißt du, wie weh mir das tut? Mhm. Sie ist aber jetzt verheiratet. Ja, und das war... Glaubst du... Es gibt ein Sprichwort, das heißt, es ist ein Grund, aber kein Hindernis. Es ist einfach so. Glaubst du ihre Liebe zu ihrem Mann? Doch, das glaube ich, ja. Was müsste Jessica machen? Hat sie sich eigentlich ganz offiziell bei dir entschuldigt für alles? Ja, das hat sie gemacht. Das hat sie gemacht. Was müsste sie noch machen, um dass da wieder Vertrauen wächst? Ich denke, es gibt die Zeit. Ich weiß es nicht. Also, das heißt im Klartext, du willst erstmal nichts mit ihr zu tun haben und abwarten? Nein, ich versuche mit ihr jetzt, im Moment sind wir dabei beim zweiten Treffen, dass wir das versuchen aufzuarbeiten. Aber das ist mit zwei Treffen nicht getan, mit Gespräch und so weiter. Okay, sondern das heißt, grundsätzlich möchtest du schon vielleicht irgendwie wieder Kontakt zu Jessica haben? Weil du nein, sie will zu mir Kontakt haben. Und du, willst nicht, weiß, du willst nicht zu ihr Kontakt haben? Nein, wie soll ich dir das erklären? Ich weiß, dass sie an mir hängt, wie ab. Und ich bin ganz ehrlich, mittlerweile ist so, das habe ich auch zu Jessica gesagt, ich kann auch, ich hab, wenn ich den Kontakt untersag, ich kann damit leben, weißt, weil ich sage, ich muss mich schonen. Okay, meine Frage ist ja, was dein Herz sagt. Du bist verletzt worden von ihr. Mhm. Aber gibt es trotzdem auch noch ein freundschaftliches Liebesgefühl zu Jessica? Ja, das ist da. Das gibt es. Ja. Also auch ein Mutter-Tochter-Gefühl. Ja, das ist da. Dafür habe ich sie mit 16 aufgenommen. Okay. Das finde ich jetzt ganz wichtig. Also auf beiden Seiten scheint ja auch noch was Gutes zu sein, was euch verbindet. Ja. Jetzt ist die Frage, wie man diese schlimme Verletzung, wie man die heilt. Und wenn du sagst, du möchtest das aufarbeiten, langsam annähern, viel reden. Genau. Ja. Man muss natürlich bei dem Reden auch aufpassen, dass man nicht zu viel redet und es zerredet. Und ja, zu sehr in, ne, und nicht zu sehr in der Wunde immer mein wieder stochern. Mein Problem ist, dass, wie ich gesagt habe, sie ist jetzt auch da, aber wenn mein Partner da ist, dass ich halt die Probleme habe, dass wenn ich aus dem Zimmer rausgehe, dass ich nicht weiß, ist irgendwas, ist das ausgestanden oder ist es nicht ausgestanden. Okay, Sonja. Das ist mein Problem. Jetzt gibst du mir bitte nochmal die Jessica. Ja. Mhm. Ja. Schwieriger Fall. Jessica, ja. du musst jetzt wirklich mit ganz großer Vorsicht musst du Vertrauen sehen. Mit ganz großer Vorsicht, dass so etwas wie die, was die Sonja gerade sagte, dass sie schon misstrauisch ist, wenn du alleine im Zimmer bist mit dem Mann. Ja, das ist schon klar, bei deinen Vorfällen, ja. Zum Beispiel an Silvester, kommt er rein, drückt mir sein Penis in die Hand und dann sag ich ihr das. Was, Moment, was hat er Silvester? Er hat seinen Penis dir in die Hand gedrückt? Ja. An Silvester? Ja. Letzten Silvester? Ja. Und das weiß die Sonja? Ja. War er besoffen? Ja. Gib sie mir mal eben. Sie will nochmal mit dir reden. Ja? Will nicht mehr reden? Nee. Sie glaubt dir das wirklich? Wo war denn die Sonja, als das passiert ist? Wo war Sonja? Im Bett. Ja, im Bett. Wir sind dann noch zum Nachbar rüber. Und was ist dann passiert? Das, was ich dir gerade gesagt habe. Ja gut, aber wie ging es dann weiter? Das will mir nicht erzählen. Doch, habe ich dir erzählt. Ja, beim Nachbar. Oh, also ich glaube, da ist aber noch viel zu klären bei euch. Ja. Ich glaube, Jessica... Aber sie ist mir verdammt wichtig. Ja, ist ja gut. Verstehe ich. Ja. Wenn sie dir sehr wichtig ist, dann geh auf Abstand für eine Weile mal. Habe ich das gerade gehört, dass dieser Mann da im Hintergrund in der Wohnung ist? Nee, das ist mein Mann. Ach, das ist dein Mann, okay. Ja. Ich glaube, du kannst nur das Vertrauen wieder schaffen, indem du vielleicht zunächst erstmal nur Kontakt mit ihr alleine hast, dass du gar nicht dahin gehst, wenn der Mann da ist. Ja, ich bin hier nochmal. Die Sonja nochmal? Ja. Was war das denn für ein Vorfall da am Silvester? Ja, das habe ich auch erst gerade eben gehört. Also das habe ich in der Form noch nicht gewusst. Ja, aber das habe ich in der Form noch nicht gewusst. Das ist ja sehr schlimm alles. Das ist, aber da spielt... Nein, es ist auch so, das ist das, ich will es ganz kurz machen, weil ich eure Sendezeit nicht stören will. Ja, wir sind gleich zu Ende auch. Ja, es ist einfach so, dass immer bruchstückhaft kam irgendwelche Sachen raus. Mhm, Verstehst du? Ich verstehe das. Also ich würde an deiner Stelle, Sonja, auch nochmal wirklich ein sehr hartes Wort mit deinem Mann, mit deinem Freund reden. was da wirklich los ist. Und ich habe Jessica gerade gesagt, damit ihr beiden euch annähert, solltet ihr es langsam machen und auch zunächst mal ihr beiden alleine, ihr beiden Frauen, dass der Mann erstmal ganz außen vor ist. Jetzt ist die Sendung vorbei. Wenn du möchtest, ruft mein Psychologe euch nochmal an, okay? Okay, alles klar. Dann bitte ich aufzulegen und wünsche alles Gute, dass ihr das klärt. Jo. Okay, tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht, Dennis Altmaier. Morgen sind wir um 1:20 Uhr erst da im Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.